Gemeinsam fuhr ich durch das Meer der Zeit, auf der Suche nach Seligkeit. Ich fuhr durch den Sturm trotz der Angst, Not, Gefahr. So fuhr ich Jahr um Jahr. Erhelle meine Seele, gib mir ein Stück vom Leben zurück. Hass zerfisst mich in rasender Gier, Mitleid und Liebe sterben in mir. Welch Bitternis, so treib ich durch das Leben. Es hat mir nichts gegeben. Durch die Nacht, beinahe hat das Leben mich umgebracht. Ich suche den Funken im Dunkel der Nacht, der das Feuer wieder entfacht.